Pfarrer Otto Karjanku, Hans Bauch, Kati Zikan, Melanie Horeschowski, Karel Fasching, Heinz Leo Fischer. Papst Pius XI. Sprach Kurt Stieler. Regie Heinz Günther Stamm.